Kundgabe 5079. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.3.1951. Ernster Mahnruf, das nahe Ende betreffend. Die Zeit des Erdenwandels ist für euch Menschen bald vorüber, denn ihr geht einem außergewöhnlichen Geschehen entgegen, das nur wenige Menschen überleben werden. Und dieses Geschehen ist seit Ewigkeit als Grenzstein gesetzt, als Ende einer Erlösungsepoche und Anfang einer neuen. Es werden also die Menschen dieser Erde ein plötzliches Ende ihres Leibeslebens zu erwarten haben. Und ein Fortbestehen wird lediglich am Willen des Menschen selbst liegen. Denn die Treue zu Gott allein garantiert ein weiteres Leben. Jedoch wenige nur bringen den Willen dazu auf. Und nur für diese wenigen gibt es ein Fortleben im Paradies der neuen Erde, während alle übrigen den Tod erleiden, körperlich und auch geistig, gewissermaßen ihrem Willen entsprechend, der nach der Materie verlangte, die ihnen nun zuteil wird, die dem Geistigen zur Hülle gegeben wird, zu dauernder Qual. Ihr Menschen glaubet nicht an ein baldiges Ende dieser Erde. Doch immer wieder wird es euch gesagt, auf dass ihr noch die kurze Zeit nützet und euch einmal ernstlich beschäftigt mit den Gedanken, welchem Schicksal ihr entgegengeht. Ihr Menschen schaffet und wirket für euer irdisches Wohlergehen und werdet euch nicht mehr lange an eurem materiellen Besitz erfreuen dürfen. Ihr Menschen lebt nur ein irdisches Leben und habet doch den Untergang dessen so nahe vor euch. Ihr Menschen forschet und grübelt und suchet Probleme zu lösen, doch immer nur weltliche Fragen beschäftigen euch. Dessen aber, was nachher kommt, gedenket ihr nicht und fraget nicht danach. Und also kann euch auch keine Antwort werden. Und dennoch werdet ihr immer wieder durch Sendboten von Gott hingewiesen werden auf den Leerlauf eures Lebens. Und immer wieder wird euch das nahe Ende vorgestellt. Doch ihr glaubet es nicht. Und die wenigen, die es glauben, werden verlacht und verächtlich gemacht. Doch unwiderruflich wird der Tag kommen, der Zerstörung bedeutet von allem, was ihr erschauen könnet. Der Tag des Endes der alten Erde und der Untergang jeglichen Lebens auf und über der Erde. Es geht eine Erdperiode zu Ende, doch errechnen könnet ihr Menschen nicht die Stunde des Endes, selbst wenn ihr es glaubet. Doch immer wieder wird euch gesagt, dass euch nur noch eine kurze Frist geschenkt ist, bis zu dieser Stunde. Und ihr höret es euch an und zweifelt. Es steht euer irdisches Leben auf dem Spiel und auch das ewige Leben. Nehmet diese Worte auf in eure Herzen und verarbeitet sie in euren Gedanken und lasset euch nicht überraschen von dem Tage, der plötzlich da sein wird und euch mitten aus dem Freudentaumel der Welt reißen wird. Und so ihr nicht an das Ende glauben könnet, dann stellet euch einen plötzlichen Abruf aus dem Erdenleben vor, ob ihr dann wohl bestehen könntet? Glaubet daran, dass das Leben nicht mit dem Tage des Todes beendet ist, sondern dass ihr selbst euch ein weiteres Leben schaffet oder auch dem geistigen Tode verfallen könnet, der aber dennoch kein Ausgelöschtsein bedeutet, sondern nur ein Vegetieren in endloser Qual und Finsternis. Und vor diesem Los will Gott euch bewahren, der allen seinen Geschöpfen ein liebevoller Vater sein möchte, und wenig Glauben findet bei ihnen. Immer wieder kommt sein Wort aus der Höhe und rufet euch Menschen zu. Ihr habet nicht mehr lange Zeit, darum nützet sie gut und wirket und schaffet, solange noch Tag ist, denn die Nacht kommt, da ihr nicht mehr wirken könnt. Amen.